Jesus, lim von unten Franzi. Wir wollen es Beste für unseren Buhn. Wir stehen so auf unseren Franzi. Woanders wird er nur verdurren. Und wenn wir alles für ihn machen, muss es bringen, muss es bringen, muss es bringen in der Schule. Wir kaufen neues Gewand für den Franzi. Wir haben schon alles für ihn gekriegt. Wir fahren auf Urlaub mit dem Franzi. Wenn er Lulu muss, sagt es nicht. Lulu, na na. Und wer isst und schlaft bei uns, muss er atmen, muss er atmen, muss er atmen in der Schule. Der Franzi muss die Goschen holen, aber er redet gern und will nicht so viel zuhören. Er braucht vielleicht eine starke Hand. Ich werde mich kümmern um einen Franzi. Der ist ja außer Rand und Band. Und wenn er spielen will, geht es nicht. Weil er muss lernen, weil er muss lernen. Weil er muss lernen für die Schule. Heute wird er gerum, unser Franzi. Aufgehängt hat sich unser Bub. Traurig bin ich wegen Franzi. Vielleicht wollt er nur Ruhe. Wir können das heute nicht verstehen, was mit ihm los war in der Schule. Was mit ihm los war in der Schule. Was mit dem los war in der Schule? Was mit dem los war in der Schule? In der Schule, Schule, Schule, Schule, Schule, in der Schule. Oh, da, zau, in der Geruhe. Der letzte Weg vom Franzi. Der letzte Weg vom Franzi. Der letzte Weg. Did it.